15. Hier ist die Praxis von Dr. Weinrich. Die Praxis ist geöffnet von Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Wenn Sie einen Termin am Nachmittag brauchen, rufen Sie bitte an unter der Nummer 455-891. Nach dem Signalton können Sie eine Nachricht hinterlassen. Hier ist die Praxis von Dr. Weinrich. Die Praxis ist geöffnet von Montag bis Donnerstag von 8.30 Uhr bis 13 Uhr. Wenn Sie einen Termin am Nachmittag brauchen, rufen Sie bitte an unter der Nummer 455-891. Nach dem Signalton können Sie eine Nachricht hinterlassen.